Kundgabe 6479. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.02.1956. Vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Ewige Zeiten noch werden vergehen, bis alle Schöpfungswerke, die gesamte materielle Welt, die unerlöstes Geistiges birgt, aufgelöst werden kann. Bis alles Materielle sich vergeistigt hat. Bis alles Unvollkommen gewordene wieder die Vollkommenheit erreicht hat. Ewige Zeiten werden vergehen. Aber vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Denn er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Für ihn ist jegliche Zeit wie ein Augenblick. Doch für das unvollkommene Geistige sind es endlose Zeiten, bis es wieder zur Vollendung gelangt ist. Dann aber gleichfalls die Zeit der Rückwandlung ihm wie ein Augenblick erscheint. Und so könnet ihr Menschen getrost es glauben, dass auch die Erde noch ewige Zeiten bestehen wird, um ihre große Aufgabe zu erfüllen, den Menschen zur Gotteskindschaft zu verhelfen. Ihr könnet es glauben, dass immer wieder Menschen diese Erde beleben werden und dass somit ein Ende des Schöpfungswerkes Erde noch lange nicht spruchreif ist. Dass sich aber die Erde immer wieder wandeln, das heißt erneuern wird, dass sie immer wieder instand gesetzt werden muss, um ihrer Aufgabe nachkommen zu können, und dass dieses sich immer in gewissen Zeiträumen abspielen wird, das könntet ihr genauso überzeugt glauben, wenngleich auch der Entwicklungsprozess noch lange nicht vollendet ist und ihr nicht von einem Weltuntergang sprechen könnet, wenn ihr darunter ein völliges Aufhören irdisch-materieller Schöpfungen versteht. Noch harret unendlich viel Geistiges seiner Erlösung. Noch ist das einstmals gefallene Geistige nur zu einem ganz geringen Teil erlöst und zurückgekehrt zu Gott. Noch befindet sich der größte Teil im Gericht, das heißt, es ist gebunden in Schöpfungen jeglicher Art. Und alles dieses Gebundene muss noch bis zum Stadium als Mensch gelangen und dann sich also als Mensch auf der Erde verkörpern dürfen. Und darum wird die Erde immer wieder neu erstehen, wenn eine solche Entwicklungsperiode ins Stocken gerät. Aber immer bedeutet das Erstehen einer neuen Erde die totale Umgestaltung ihrer Erdoberfläche. Ein Ende für die Erde belebenden Menschen, bis auf wenige, denen der Erdengang die Reife eingetragen hat. Und darum also muss auch den Menschen ein bevorstehendes Ende angekündigt werden. Es muss ihnen verständlich gemacht werden, was darunter zu verstehen ist. Weil sie ein Beenden der gesamten Weltschöpfung nicht glauben wollen und können und die Argumente dafür ihr ihnen nicht werdet widerlegen können. Für die Menschen aber ist es belanglos, ob ein Weltuntergang möglich ist. Sie sollen sich nur mit dem Gedanken vertraut machen, dass für sie selbst das Ende gekommen ist, dass dieser Stern, Erde, eine Umformung erlebt, der die Menschen zum Opfer fallen, auch wenn noch Ewigkeiten vergehen werden, bis die Erde sich einmal wird völlig vergeistigt haben. Noch ist dieser Zeitpunkt nicht gekommen und dennoch steht die Menschheit vor dem Ende, weil eine ordnungsmäßige Fortentwicklung des Geistigen auf der Erde eine Auflösung und Neuverformung der Schöpfung bedingt und eine solche immer in gewissen Zeiträumen vor sich gehen wird. Dieses Wissen kann nur auf geistigem Wege den Menschen vermittelt werden und es wird daher kaum Glauben finden. Und es wird desto weniger geglaubt werden, je mehr es dem Ende zugeht, weil die Erkenntnislosigkeit der Menschen auch ein Zeichen ist, dass die Aufwärtsentwicklung des Geistigen auf der Erde ins Stocken geraten ist, dass die Menschen nicht mehr den Reifegrad erreichen, den sie erreichen sollen und auch könnten, ansonsten sie Verständnis hätten für den Heilsplan Gottes. Ewig noch wird die Erde Schulungsstation bleiben für das zutiefst gefallene Geistige, immer aber wieder neu instand gesetzt werden müssen, um dem göttlichen Heilsplan gemäß das Geistige zur Reife zu bringen. Und immer wieder werden neue Menschengeschlechter die Erde beleben, denn Gott selbst führt der neu gestalteten Erde die Menschen zu, aus denen solche Geschlechter hervorgehen sollen, die am Ende einer Erlösungsperiode nahe vor ihrer Vollendung stehen, so dass eine jede Epoche wieder neu beginnen wird in vollster Harmonie mit Gott und Streben nach der Vereinigung mit ihm und dann auch immer die Garantie gegeben ist, dass die Menschen zur Vollendung gelangen, dass sie als selige, im Licht stehende Geistwesen wieder zurückkehren zu ihrem Vater von Ewigkeit. Amen.